Lektion 8, Übung B3. Hören Sie einen Ausschnitt aus dem Interview mit Fritz Ludwig Schmucker. Teil 1. Ihr Brauerbund, generell die bayerischen oder auch die deutschen Bierbrauer, halten ja fest an dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Warum eigentlich? So ist es, weil einmal gilt es die älteste Verbraucherschutzvorschrift, die älteste lebensmittelrechtliche Vorschrift, die heute noch gilt, am Leben zu erhalten. Und wenn etwas so lange sich bewährt hat, dann muss schon was Besonderes dran sein. Und das haben uns auch Umfragen gezeigt, die letzte war allerdings 1992, gemacht haben. Da war zum Beispiel die Frage gestellt, oder die Antwort war, das Reinheitsgebot garantiert die Qualität und Geschmack des deutschen Bieres. Über 90% haben das positiv beurteilt. 93% haben gesagt, es müsste auch ein Reinheitsgebot für andere Lebensmittel geben. 90% haben gesagt, obwohl es eine alte Vorschrift ist, entspricht sie den heutigen Verbraucherbedürfnissen. Und wiederum 90%, selbst wenn das Brauen von Bier erlaubt wäre, das dem Reinheitsgebot nicht entspricht, die deutschen Brauer sollten sich stets daran halten.